Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 32, 2018, Episode 582, Rohstoffe. Ressourcen der Erde sind schon verbraucht für 2018. Ja, also die Ressourcen, die man verbrauchen könnte, ohne dass es nennenswert abnimmt für die Menschheit. Ja, man muss sich ja vorstellen, wir sind auf dem Raumschiff, ja, sozusagen, und wir haben nur endliche Ressourcen. Ja, und da haben findige Wissenschaftler eine Formel entwickelt, um zu sehen, wie viel wir verbrauchen können, um eine nennenswerte Zeit zu überbrücken. Ich meine, klar, irgendwann ist mal alles am Ende, das ist klar. Aber gerade bei den nachwachsenden Rohstoffen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man nicht mehr verbraucht, als nachwachsen kann. Ja, wenn wir das nämlich so machen, dann bedeutet das irgendwann, dass nichts mehr da ist zum Verbrauchen, ja, zwangsläufig. Und dann gibt es eben ein großes Problem. 1970 war es so, da war es erst im Dezember soweit, dass die Ressourcen aufverbraucht wurden, sogar Richtung Ende Dezember, also einigermaßen im Rahmen, ja. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt schon, also quasi Anfang August, am Ende sind. Ja, es war sogar, glaube ich, genau, am 1. August, ja. Ab heute dürften wir gar nichts mehr verbrauchen. Überhaupt nichts mehr. Also kein Holz mehr, kein gar nichts mehr. Nichts mehr. Und das ist schon ziemlich heftig, ja. Wenn wir jetzt also das betrachten, dann ist es eigentlich ein ziemliches Warnsignal, denn dadurch nehmen die Ressourcen auf der Erde massiv ab. Ja, wir müssen also besonders darauf achten, dass wir zum Beispiel auch Energie nutzen, die keine Rohstoffe mehr verbrauchen. Ja, genau, also auch die Atomkraft ist damit nicht gemeint, denn auch Uran wird verbraucht. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Uranvorräte es gibt. Vielleicht wäre das jetzt ein Problem, das noch nicht akut wäre. Bei den Ölvorräten, da ist das Problem sehr akut. Ja. Ein Problem, was immer wieder weggeschoben wird durch Tricks, die unmöglich sind, wie zum Beispiel das Fracking, ja, ist ein ganz einfacher Fakt, den sich, egal ob Autoindustrie oder Ölindustrie oder Wirtschaft, die legen sich diesen Fakt beiseite und ignorieren ihn. Und niemand spricht darüber. Aber Öl gibt es bald nicht mehr. Und wenn sich das jetzt nach Panikmache anhört, klar, bald heißt natürlich in diesem Rahmen einige Jahrzehnte, ja, ich schätze, früher hat man mal gesagt, in 50 Jahren, das wäre jetzt wahrscheinlich in etwa 2030, das halte ich für nicht richtig. Ich schätze, dass wir jetzt noch, wenn wir so weitermachen mit dem Ölverbrauch, trotz neuen Ölfelder und Fracking-Methoden, die wir jetzt da entdeckt haben, sind wir maximal 70, 80 Jahre, bis es kein Öl mehr gibt. Das ist ein Menschenleben, Leute. Ein Menschenleben. Ja? Und das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Leute, die heutzutage auf die Welt kommen, eine Zeit erleben werden, in der es kein Öl, kein Benzin mehr gibt. Natürlich haben Ölkonzerne wie BP nichts Besseres zu tun, als den Leuten weismachen zu wollen, dass man auch 2050 noch Öl in Überfluss haben, 20 mal so viel wie gebraucht wird. Das wäre allerdings nur dann der Fall, wenn auch zum Beispiel erneuerbare Energien und auch ja, Elektroautos sich massiv durchsetzen, ja, und damit natürlich der Ölverbrauch ganz stark zurückgeht. Und das ist übrigens auch die Rettung, ja, weil in so Bereichen wie beispielsweise für Energiegewinnung und im Automobilbereich ist Öl nicht notwendig. Das heißt, das können wir relativ einfach ersetzen, indem wir umstellen auf Elektroautos oder eben Energieformen wie Solar-Windkraft, ja. Das ist nicht das wirkliche Problem. Das Problem liegt wo ganz anders, beispielsweise in Verpackungsmaterialien, in medizinischen Bereichen. Ja. Für das alles braucht man Öl. Und da ist dieses Öl wesentlich wichtiger als beispielsweise in der Automobilindustrie. Ja. Und das sind leider Sachen, da machen sich die Menschen zu wenig Gedanken. Natürlich, ich kann es verstehen, wenn so Riesenfirmen da ankommen und sagen, ach, das ist doch alles Quatsch. Ne? Hier ist die Studie, zack, macht euch mal kein Ende. Öl bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ja, was soll's. Brauchen wir nicht in der Strafe zu achten. Ohne dass eben gesagt wird, wie diese Zahlen zustande kommen. Ich weiß nicht, wo die Ölfelder finden wollen, ob die dann die Arktis komplett kaputt machen wollen zum Beispiel. Das sind ja auch Sachen, die wir überlegen. Sollten theoretische Erdöl vorkommen, die können nicht einfach so gefördert werden. Ja. Ich habe übrigens gesagt, 2080 könnte es sein, dass es kein Öl mehr gibt. Sagen wir mal, 2080 könnte es sein, dass es für normale Menschen kein Öl mehr gibt. Ja, das ist nämlich schon auch so eine Sache. Spätestens dann, wenn es klar ist, Leute, also es ist jetzt sicher, in 30 Jahren gibt es nichts mehr oder in 20 Jahren gibt es nichts mehr. Ihr glaubt ja dann nicht, dass Otto Normalverbraucher dann noch Zugang hat zu diesem Stoff. Das wird gehortet werden, das wird auch genutzt werden von vielen systemkritischen Sachen, beispielsweise Militär, bis da umgestellt wurde und andere Bereiche, die eben für normale Menschen nicht zugänglich sind. Das dürfte auch klar sein. Falls also jetzt jemand sagt, ja, das ist ja Quatsch, es wird immer Öl geben, nur halt nicht so viel, mag ja sein, das stimmt genauso. Schon, ja. Es ist genau wie mit dem Geld, ja. Es ist nicht wie mit dem Geld, weil Geld gibt es eigentlich immer, wenn alles richtig läuft, immer genauso viel. Ja? Aber das sind halt Sachen, wisst ihr, die man kann es theoretisch haben, aber praktisch sieht es dann anders aus. Und spätestens, wenn das Öl dann wertvoller ist als Gold, ja, dann werden eben auch nur so wenige Menschen so wenig von diesem Gold bekommen, wie heutzutage eben durch das Metall. Ja. Dann wird der Ausdruck, das schwarze Gold, ja, wird dann Realität werden. Gut, ich kann die Welt nicht verändern, das ist mir auch klar, aber erwähnen möchte ich es trotzdem mal. Ja. Für mich eher greifbar sind solche Sachen wie Logitech und Blue Microphone. Denn die Firma Logitech hat jetzt Blue Microphones, die Firma, gekauft. Und wenn ihr dann jetzt sagt, ja, was ist denn das jetzt für, was hat denn das jetzt hier mit mir zu tun? Ganz einfach. Blue Microphones baut eine der besten Podcast-Mikrofone überhaupt. Und die sind bei vielen Podcasts vertreten, rund um den Erdball. Und Logitech hat offenbar hier ein Wachstumspotenzial erkannt, nämlich das Audio-Recording am Computer eben, das wird tatsächlich erwähnt, für YouTube-Videos und Podcasts. Ja. Und Logitech ist sehr euphorisch, dass die jetzt diesen Anbieter gekauft haben mit diesen High-Quality-Microphones für $117 Millionen in Bargeld. Wahnsinn, oder? Und Das heißt, man kann sich dann darauf einstellen, dass in nicht allzu ferner Zukunft tatsächlich Logitech-Mikrofone kommen, die sehr hochwertig sind. Vielleicht auch mit diesem Label Blue Microphone. Das wäre eine ganz vernünftige Sache, wenn Logitech da dieses Label bestehen lassen würde, weil das ist bis jetzt ein Qualitätsmerkmal. Ich hoffe, die verhunzen es nicht. Wobei, ich muss sagen, die viele Mikrofone, Headsets beispielsweise, haben, die von Logitech auf dem Markt sind bereits, haben eine erstaunlich gute Qualität. Ich habe jahrelang übrigens mit einem Logitech-Headset den Netcast hier gemacht. Und dieses Logitech-Headset, das war besser als als viele Studio-Mikrofone, die ich getestet habe. Und es war nicht nur jetzt so ein subjektives Empfinden von mir, sondern das gab tatsächlich Rückmeldungen auch von den Usern. Leute, zum Beispiel, Mensch, dein Mikrofon, das geht jetzt gar nicht. Was ist denn da los? Was hast du denn da geschafft? Und ja, dann habe ich ein Studio-Mikrofon angeschlossen, ja, und genutzt, das viermal so teuer war wie dieses Headset. Und das war Katastrophe. Da habe ich noch ein anderes probiert, das war auch nicht viel besser. Und dann habe ich wieder das Headset benutzt und ja, wunderbar. Kamen keine Beschwerden mehr. Im Moment nutze ich allerdings ein Samsung G-Track. Mikrofon, das habe ich vor einiger Zeit bekommen und mit dem bin ich eigentlich immer noch ganz zufrieden. Das hat einen direkt USB-Ausgang, ja, und da gibt es eigentlich auch nichts zu deuteln. Wenn ihr hier jetzt besonders, dass ich das jetzt heute gerade anspreche, ist natürlich ungünstig, wenn ihr hier jetzt sagt, ja, aber das surrt was im Hintergrund. Nein, das ist immer noch hier bei mir die Lüfter. Ja, also ich habe hier zwei Lüfter am Laptop hängen, damit das gute Teil nicht überhitzt. Und später beim Uncast wird sogar noch eine kleine Klimaanlage dazukommen. Sonst halte ich es hier im Raum nicht mehr aus. Denn bei 30 Grad im Zimmer, da rede ich nur noch Stuss. Ja, und dann brauche ich eine Kühlung. Da muss halt auch das Suchen sein. Also Logitech kauft dieses Blue Microphones und ja, ich bin gespannt. Vielleicht ist das ja irgendwann mal dann ein Grund für wieder mal auf ein neues Mikrofon zu wechseln. Wobei, wie gesagt, ich bin eigentlich jetzt ganz zufrieden mit diesem Samsung G-Track. Immer will ich Samsung sagen. Samsung-Mann. Gut. Chromebook Tab 10, das ist so ein Thema, da habe ich nicht genau gewusst, sollte ich das jetzt in den Uncast drüber bringen oder nicht, aber nein, ich lasse es mal hier, weil es ist ja ein Chrome OS Teil. Ein Tablet mit Chrome OS von Acer. Gute Mann hier, Russell Holly, da hat er schon mal jünger ausgesehen, oder? Ich glaube, das ist mit dem Bart, na egal. auf jeden Fall, der hat kein gutes Haar an diesem Ding gelassen, weil die Erwartungshaltung wohl etwas anders war. Dazu komme ich gleich noch. Die Sache ist die, es ist jetzt ein offenes Geheimnis. Google möchte offenbar Chrome als das neue Tablet OS nutzen. Ist ja kein Problem, weil man jetzt ja auch unter Chrome Android Apps benutzen kann. Also warum nicht? Die Sache ist die, dass Chrome OS ja eigentlich eine Geschichte war für Geräte mit Tastatur und Maus. Seit es eben auch diese Pixel-Geräte zum Beispiel gibt, damit meine ich die Pixel-Notebooks und von anderen Herstellern natürlich mit Touchscreen, gab es bei Chrome OS eben auch viele Touch-Elemente mit dazu. Und jetzt haben wir eben die Sache, dass Google hier Chrome OS komplett anpasst an Tablets. Und was den guten Russell Holly hier komplett aus der Bahn geworfen hat, ist einfach der Fakt, dass die Window-Funktion, also die Windows die es da gibt, ja, wie man es eben gewohnt ist von Linux und Windows und überhaupt, ja, also diese Fenstertechnik, dass die weg ist. Die wurde einfach gestrichen und jetzt fühlt sich das eher eben wie Android an und nicht mehr wie Chrome OS. Ja. Wobei es eben Chrome OS trotzdem ist. Ja, man kann natürlich da überlegen, Mensch, warum macht das Google oder Acer? Das weiß man noch nicht ganz genau. Ja, aber es ist eben so, dass man natürlich schauen muss, dass User nicht verprellt werden, die jetzt ein Tablet haben wollen und eigentlich erwarten, dass es unter Android läuft. Ja. Ich bin fest der Überzeugung, dass das ein weiterer Hinweis ist, dass das Android auf Tablets eigentlich ausgedient hat und Google jetzt Chrome OS auf den Tablets etablieren will und hier auch alles vorbereitet. Ich bin wirklich gespannt, wie das aussieht, ob wir darüber was hören, so gegen Ende des Jahres, wenn auch dann die neuen Pixel-Geräte vorgestellt werden, ob wir da schon was drüber hören, über das Chrome OS für Tablets. Ja. Ansonsten ist das Gerät allerdings ziemlich gut, der Acer Chromebook Tab 10 nennt er sich, ja, USB-C-Port ist drin, wunderbare Batterie, also Akkulaufzeit, und dieses Display ist auch wunderbar, also da braucht man keine Angst zu haben, bei Acer ist ja immer das Display ist so eine Geschichte, hier haben sie aber ein ausgezeichnetes Display verbaut. Ja, Tastatur kann man natürlich hier ganz normal mit benutzen, ja, offenbar bleibt dann aber trotzdem diese Window-Funktion weg und das ist leider ein Problem. Aber für Leute, die jetzt überlegen, iPad, Samsung Galaxy Tab S4, Surface Go, die Microsoft-Variante, da gibt es einen ganz interessanten Faktor und das ist der Preis. $350 plus $30 für die Tastatur von Logitech, muss ich schon sagen, da spielt es ganz gut mit, ja, denn vom Preis her ist es nicht sehr teuer. Ja, es ist sogar recht günstig und von daher denke ich mal, wird das auch positiver ankommen bei den normalen Nutzern, die eben jetzt nicht erwarten, dass sie eben hier ein Chrome OS-System haben mit Fenstertechnologie, stattdessen eben eher sowas wie das von Android gewohnt sind und dann erfüllt ja auch der Chromebook von Acer das, was er eben verspricht. Und jetzt, wir müssen auch abwarten, eben was Google offiziell macht. Ja, das kann man eigentlich erst dann sagen, wenn Google ein offizielles Tablet mit dem Chrome OS herausbringt. Dann sehen wir weiter. Ich kann mir vorstellen, dass da Google auch einfach eine Option gibt, dass man eben das aktivieren kann, diese Windows-Funktion, und dann ist ja alles wieder wunderbar. Übrigens interessant auch hier, ich benutze hier auf meinem Linux-System i3, ja, die i3WM, und da gibt es keine Fenstertechnologie im eigentlichen Sinne, ja, sondern es ist so ein Tiled System. Ja, klar, ich kann natürlich hier verschiedene Windows aufmachen, da wird aber hier immer wieder so abgeteilt, der Bildschirm, ja, so dass ich hier eben die einzelnen Fenster nicht verschieben kann oder so, sondern das ist eben hier, wird abgeteilt, ja, weil ich finde nämlich die Fenstertechnologie teilweise recht störend. Also, ja, sobald man die Maus benutzt, ist es wunderbar, aber wenn man das eben nicht benutzt, dann ist diese Methode mit dem Tiled Windows wesentlich besser und zumindest einmal kann man ja den Bildschirm teilen, auch von Android, nämlich mit dieser Multi-Screen-Funktion, die es da gibt, ja, dann kann man mehrere Apps gleichzeitig auf einem Display eben nutzen und da bin ich mir eigentlich sicher, das wird es sicherlich auch für Chrome OS geben, wenn nicht schon vorhanden, dann wird es sicherlich bald kommen. Ja. Ja, jetzt noch was anderes. Die Ressourcen der Erde sind ja schon, wie ich gesagt habe, so auf dem absteigenden Ast. Ja. Es gibt noch eine andere Ressource, ein anderer Rohstoff, und zwar ein Rohstoff fürs Internet. Und der nennt sich RSS, auch RSS. Und der soll tot sein jetzt. Ich habe einen Artikel bei Heise gelesen, da wird schon wieder mal ein Nachruf veröffentlicht, RSS ist tot und das ist eine Schande. Heißt es, ich selbst muss sagen, habe ja auch schon vor einiger Zeit hier Bedenken angemeldet. Ist ganz interessant. Da war ich mal wieder ein paar Sendungen voraus. Ja. Es ist abzusehen, ja, dass RSS langsam aber sicher immer weiter verschwindet. Ja. Sehr zu meinem Bedauern, ja, da gebe ich dem Redakteur hier oder dem Kommentator von Heise Recht, Fabian Scherschel hat den Artikel verfasst, oder den Kommentar, und da ist wirklich ein großes Problem, denn RSS ist die Quintessenz zum Beschaffen von Nachrichten unvoreingenommen, direkt von der Quelle, ohne Filterung, ja, und eigentlich die einzige Möglichkeit, um ungehindert an Nachrichten ranzukommen im Internet. Wer sich auf Facebook, Twitter, Google Plus oder sonst was verlässt, eben diese Social Networks, ich finde, da müsste wirklich der Gesetzgeber auch mal eingreifen. Der befindet sich in einem Filter, und zwar generell, der von der Firma, von diesem Social Network festgelegt wird. Ihr seht nicht mehr alle Nachrichten, die eure Bekannten oder Webseiten, Zeitungen etc. veröffentlichen in eurem Feed. Das ist schon lange vorbei. Alle diese Social Network-Anbieter haben Filter und zeigen nur noch das, was der Algorithmus für euch zusammenschneidet. Und das ist meiner Meinung nach ein riesiges Problem. Die Filterbubble, die man selbst macht, die ist gewollt. Die ist richtig und die ist wichtig. Wenn ich nichts hören will über, was weiß ich, lila Strumpfhosen, sondern nur über weiße Overknees mit blauen Streifen, ja, dann ist das meine Entscheidung, ja, und da kann ich dann Filter ansetzen, die dann zum Beispiel eben verhindern, dass ich darüber was lese, über diese Strumpfhosen, ja. Oder, na, was oftmals passiert, ne, Apple hat wieder irgendwas veröffentlicht, ja, was weiß ich, einen neuen Knopf, und dann dreht die ganze Newsbranche durch und ich kriege am Tag 20 Artikel über diesen Knopf. Ja? So, dann kann ich, zeitlich begrenzt, Apple, ne, jeden Artikel, wo Apple drin vorkommt, der wird mir erst gar nicht gezeigt, wenn ich das nicht will. So. Aber danach kann ich den Filter wieder wegmachen und ich sehe wieder alles. Ja? Außerdem sehe ich eben alle Nachrichten, die veröffentlicht werden, wenn ich das von einer Quelle so will. Ja? Und genau das kann ich überhaupt nicht steuern in diesen Social Networks. Ich kann zwar wenigstens bei Twitter noch Begriffe blocken, das war es dann aber auch schon. Ja? Was ich sehe und in welcher Menge ich das sehe, das bestimmt, wie gesagt, das Social Network, und somit ist das keine Alternative zu RSS. Es gibt gar keine Alternative zu RSS. RSS ist die direkte Verbindung zu einer Newsquelle. Und jetzt kann man sagen, ja, dann geht doch direkt auf die Newsquelle. Ja, das ist wieder eine Geschichte, Leute, wenn ihr am Tag zum Beispiel, wie ich heute, ja, und gestern zum Recherchieren hier von dem Netcast, ja, über 3.500 Artikel durchgelesen habt, das geht nicht auf der Webseite. Das geht einfach aus dem Grund nicht auf der Webseite, weil die Präsentation dafür nicht geeignet ist. Ja. Und ich könnte auch niemals so viele Infos konsumieren, wenn diese Webseiten keine RSS-Feeds anbieten würden, weil das einfach von meiner Zeit her nicht geht. Unabhängig, ob ich jetzt einen Netcast mache oder nicht, auch so die Nachrichten zu lesen wäre unmöglich. Also verlässt man sich wiederum auf das, was einem Google, Facebook, Twitter vorsetzt, ja, schön gefiltert, und dann weiß man nur noch das. Und das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ja. Ja, es ist immer schlecht, wenn man so einen Schmöker hat, ja, um das mal in die analoge Welt zurückzudrehen. Da hat man dann so einen Schmöker mit 1000 Seiten. Tja, ist schon schlecht, wenn man diese 1000 Seiten eben durchlesen muss. Ne? Da sieht man Inhaltsverzeichnis, ja, und kann dann sagen, okay, also den Artikel den Bereich über rosa Einhörner überspringe ich. Ja, die interessieren mich nicht wirklich. Sollte man vielleicht nicht immer machen, aber man kann es tun. So. Aber man muss sich durchwälzen durch das Teil. Meiner Meinung nach besser, als wenn ihr die Curated Edition dann kauft. Ja? Statt 1000 Seiten gibt es nur noch 10 Seiten. Und ja, irgendjemand, der gedacht hat, die Nachrichten oder diese Informationen sind wichtig und das andere ist Müll, ja? Die seht ihr und das andere seht ihr gar nicht. Wisst gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Also ihr seht das Inhaltsverzeichnis auch nicht und wisst gar nicht, dass es das gibt. Denn stellt euch mal vor, ihr wollt was über rosa Einhörner lesen. Ja? Hm. Naja. Zu lange erklärt. Das Problem ist, dass eben RSS immer weiter verschwindet. Immer weniger Webseiten haben RSS. Es gibt auch immer weniger vernünftige Reader. Ja? Ich habe aber hier auch schon eine Lanze gebrochen für RSS vor einigen Wochen. Und ich kann euch empfehlen, den InnoReader, ja, der schafft das, was Google Reader geleistet hat und noch viel, viel mehr. Ja, man kann auch Webseiten speichern, ja, und die dann nachträglich in einer komprimierten Form lesen, also in einer besseren, übersichtlichen Form übrigens, ja. Und es gibt umfangreiche Tools, um zu filtern, ja, etc., etc. Es gibt auch ein Verzeichnis, wo ihr bestimmte Quellen bereits vorgefertigt findet, wo ihr auswählen könnt. Ja. Und es ist auch bedingt möglich, dass ihr zum Beispiel mit einem Premium mit dem Premium-Account, ja, eben Änderungen an Webseiten euch anzeigen lässt. Damit könnt ihr vielleicht nicht jetzt unbedingt vollends, aber zumindest zum Teil könnten also fehlende RSS-Feeds ersetzt werden, ja, denn damit könnt ihr dann also Webseiten überprüfen, ne? Und dann euch zumindest mal informieren lassen, wenn da was Großes geändert wird. Ja. Also InnoReader ist die Lösung dafür. Die Grundversion ist kostenlos. Probiert es mal aus. Ich nutze das schon seit geraumer Zeit, schon seit Google Reader weg ist, für die Recherche von den Netcasts, und lief eigentlich immer gut. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schade, wenn RSS-Feeds immer weiter zurückgedrängt werden. Das ist ein wichtiger Teil des Internets und vor allem auch eines, das verschiedene Dienste miteinander verbinden kann, und es ist ein offenes Protokoll. Niemals kann ein Social Network so etwas ersetzen. Ja, selbst schon allein aus dem Grund, weil die unterschiedlichsten Seiten und Dienste mit diesem RSS verknüpft werden und werden konnten, ja, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt. Und das wäre schon eine ganz, ganz schlimme Geschichte, meiner Meinung nach, für das Internet. Denn dann ist endgültig das Internet nur noch das, was Facebook ist. So, ganz kurz noch, bevor ich dann langsam schon zum Ende komme. Also erstmal noch als Info für euch, mein Victorinox Huntsman ist beim Service von Victorinox, ja. Ich habe das mir ja gebraucht, geholt auf dem Flohmarkt, ja. Hab das grundlegend restauriert, was auch ganz toll soweit funktioniert hat. Nur einige Werkzeuge haben sich eben nicht so gut mehr öffnen lassen. Da ist wohl die Feder erlahmt im Taschenmesser, ja. Und die Schalen sind auch nicht mehr schön. Und deswegen habe ich beschlossen, ich schicke das zu Victorinox. Victorinox, da gibt es ja eine lebenslange Garantie dafür. Und die restaurieren und tauschen auch solche Victorinox-Messer dann kostenlos aus, ja, je nachdem. Da bin ich mal gespannt, was da dann zurückkommt. Es wird noch einige Wochen dauern. Wenn das zurückkommt, dann gibt es einen ausführlichen Bericht nochmal darüber. Ich habe zu meinem Entsetzen festgestellt, ich habe keine Fotos gemacht, wie das vorher ausgesehen hat. Weder vorher, wo ich das noch restauriert habe, noch jetzt nach meiner Restauration. Und dann kann ich also euch nur die Bilder zeigen, wie das Teil aussieht, wenn es von Victorinox zurückkommt. Aber dann werde ich mir nicht nehmen lassen, euch das nochmal dann zu zeigen und zu erklären, was die dort gemacht haben. Ja, auch die wiederkehrende Frage, wo soll ich meine Notizen machen, wie soll ich meine Notizen machen, elektronisch oder auf Papier, ja, oder eins von den 1000 Apps nehmen, ja, die es gibt, und ich glaube, ich werde mich nie entscheiden können. Also, ich weiß nicht, wie oft ich schon von Papier zu elektronisch gewechselt habe und dann wieder von elektronisch zu Papier. Ja. Aber ich habe mir mal wieder ein japanisches Papier-Notebook bestellt, ein richtiges schönes Notizbuch mit einem pfiffigen System. Ja, das zeige ich dann euch auch dann, wenn es soweit ist. Auch das wird 3 bis 4 Wochen dauern, weil das wird direkt aus Japan importiert. Ja. Mal sehen, wie das ist. Hab mir auch gleich eine schöne, ja, ich möchte schon fast sagen, eine schöne Tasche mit dazu bestellt. Da ist sogar ein schönes, also das ist quasi ein Umschlag für das Notizbuch. Ja, gleichzeitig aber auch kann man dort noch Karten und sogar ein großes Smartphone mit reinpacken, ja, und hat dann quasi so beides zusammen, ja, ein Smartphone und das Notizbuch, das analoge Notizbuch zusammen, ja. Vielleicht war das auch der ausschlaggebende Grund dann, dass ich mal das wieder probieren möchte, ja. Tja, also ich werde auch darüber dann einen ausführlichen Test bringen, also wann das eintrifft, weiß ich noch nicht genau, aber auch da könnt ihr dann gespannt sein, was es da dann zu berichten gibt. So, dann komme ich jetzt zum Schluss, wie immer, zum lustigen Video der Woche. RSS tot? Ja, die Frage wurde schon vor 6 Jahren gestellt, ja. Vor über 6 Jahren von Chris Perillo, wenn ihr den noch kennt. Ja, ich habe das Video verlinkt auf YouTube. Ich finde es köstlich, ja, aus was für einem Standpunkt man das früher gesehen hat. Und vielleicht, das hat gleichzeitig auch bei mir Hoffnung gegeben, vielleicht heißt es ja auch, dass Heise und ich uns komplett irren, ja, und auch in weiteren 6 Jahren ASS noch unvermindert stark ist, ja, und wir uns hier jetzt heute ganz umsonst Gedanken gemacht haben. Ja, genau. Also das Video ist verlinkt in den Shownotes. Damit sind wir am Ende für heute von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, auf YouTube unter dem entsprechenden Videobeitrag oder im Diskussionsforum beim YouTube-Channel. Die Links und Informationen findet ihr ebenfalls auf The Netcast auf YouTube. Ja, oder auf wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com, wie ihr mit der Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten. Jawohl. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, ja. Nicht die kleinen Kunden, die gibt es ja später. Und bis nächste Woche. Tschüss.